Und damit herzlich willkommen. Ja, sie lebe noch. Ich glaube, das habe ich bei der letzten Ausgabe auch schon mal gesagt. Aber Dropkick Drama ist wieder on air. Hallo Thomas. Hallo Mirko. Gerade habe ich mich noch beschwert, dass es zu leise ist. Ich glaube, jetzt rede ich etwas zu laut. Also werde ich jetzt wieder in einem gemäßigten Tonfall sprechen, auch wenn Thomas das versteht. Ich verstehe Hoffentlich. das. Okay, dann kann ich erst ja so weitermachen. Ja, hallo Thomas, du wolltest mich gerade noch irgendwas fragen. Welche Nummer von Dropkick Drama ist das denn jetzt? Denn die letzte Aufnahme, die wir gemacht haben, hast du ja gar nicht reingestellt. Ja, ich bin hier gerade am Gucken auf der Website. Ich finde Das das selber jetzt. nicht mehr, ne? Nee, ehrlich gesagt nicht. Könnte wohl 86 oder 87 oder so sein. Na, dann sind wir ja in 5 Jahren bei der Nummer 100, wenn es so weitergeht. Ja, das wird jetzt natürlich wieder mehr. Ach so, weil So, jetzt jetzt ist hier gerade der Punkt länger Radio ist. schon. Ja, Thomas, was wollen wir heute machen? Du, ich habe schon, weil so wenig Dropkick Drama war, habe ich jetzt schon zusätzlich noch zu der Figure 4 Weekly zur WrestleMania-Zeit ein Abo vom Pro Wrestling Torch abgeschlossen, damit ich mir da die Audioprogramme da auch anhören kann. Ach so, du hast dir dann wahrhaftig immer die Dropkick Drama Sachen angehört? Nee, aber ich habe ja dann so viel gesprochen, als wir die gemacht haben. Irgendwo habe ich mir nicht nochmal alles angehört. Das wäre ja erschreckend gewesen. Oh, siehst du? Hast du gesehen? Da Nee, lag ja ich kurz. bin hier nicht mit dem Kopf zu. Ich sehe nur, dass alle jubeln. Naja, auf jeden Fall, wir wollen heute groß WrestleMania besprechen. Beziehungsweise WrestleMania 26 können wir noch nicht. Also, wir werden ein Vorab-Preview, ein Preview heißt es. Ja, wir werden ein Preview machen und wir werden tippen. Wir werden die Card besprechen und unsere Tipps abgeben und außerdem die Matchreihenfolge wahrscheinlich mal tippen, ne? Nee, ich glaube, das wird dann etwas zu viel, aber wir werden auf jeden Fall über Nee, das WrestleMania. machen wir. Wir sollen auf jeden Fall machen, tippen, welches das erste Match wird und welches der Main Event wird. Ja, das werden wir natürlich. Ja, wir wollen auf jeden Fall, also wir haben ja jetzt schon, ich glaube, den Royal Rumble, den haben wir noch getippt, den haben wir aber gar nicht mehr ausgewertet. Den habe ich Und No Way Out haben wir auch, gemacht. ach, Elimination Chamber haben wir auch getippt. Ich weiß jetzt gerade so nicht, wie das mit dem Tippspielen aussieht. Ich werde das nochmal nachreichen. Auf jeden Fall werden wir heute natürlich Hier wieder verlege ich in tippen. Führung, das ist ja klar. Und, ja. Pass auf, jetzt sind sie schon in Runde 7 beim Boxen. Wir müssen mal einen kurzen Einschub machen. Und zwar bin ich ja heute Morgen um 4 Uhr aufgestanden, habe den Wecker, den ich dachte, der Wecker stellt sich automatisch auf Sommerzeit um, erstmal auf, das tat er dann nicht, erstmal auf 5 Uhr vorgestellt und bin dann schnell zum Fernseher gelaufen und glücklicherweise lief immer noch die Vorberichterstattung und der eigentliche Kampf zwischen Arthur Abraham und André Dirrell hat noch nicht angefangen. Und somit habe ich den gesamten Kampf live gesehen. Und jetzt läuft gerade die Kurzzusammenfassung im ersten, während wir das aufnehmen. Also die cleveren Hörer können jetzt daraus schließen, wann diese Sendung denn wohl aufgenommen worden ist. Und die sind jetzt in der 7. Runde und in 3 Runden kommt dann das sehr interessante Ende. Da werden wir dann Ja, über dann das können wir Matchup jetzt ja ein drüber reden. bisschen besprechen. Also wir wollen heute, weil wir ja jetzt schon seit, ja, guten Monat, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, keine Sendung mehr aufgenommen haben und deshalb die ganze Road to WrestleMania eigentlich Audio-Talk-mäßig hier verpasst haben, wollen wir zu jedem Match nochmal sagen, wie es dazu überhaupt gekommen ist, wollen nochmal besprechen, wie uns das gefällt, etc. und wollen dann letztendlich natürlich bei jedem Kampf final dann das auch tippen. So habe ich mir das vorgestellt. Ich glaube, das gefällt dir auch so, Thomas. Ja, dann können wir noch über UFC 111 sprechen und TNA Destination X, einen der schlechtesten Pay-Per-View aller Zeiten, den man sich wahrscheinlich angucken sollte, weil der historische Bedeutung hat. Also ich glaube, dass irgendwann, wenn TNA pleite ist, werden viele sagen, und an diesem Pay-Per-View genau kann man ablesen, warum die pleite gegangen sind. Und da waren so, nur, wir besprechen ihn ja nicht, du willst ja darüber nicht sprechen, aber es gab, das muss man glaube ich mal wissen, es gab zwei symbolische Sachen in dem Pay-Per-View, anhand dessen man den Niedergang von TNA gut mit Bildern demonstrieren kann. Mit Bildern? Und Ja, dann mach mal. zwar gab es das eine Match zwischen Sean Waltman und Scott Hall gegen Kevin Nash und Eric Young. Und Das klingt schon mal ganz schrecklich. war natürlich ein katastrophales Match, aber dann endete das Match damit, dass Kevin Nash sich gegen Eric Young gewendet hat, ihm dann auch Powerbomb und sowas verpasst hat. Und dann hat er sich wieder zusammengetan mit den alten Leuten aus der NWO. Und dann lag Eric Young quasi bewusstlos auf dem Ring. Und dann hat Scott, nee, wie heißt er, Sean Waltman, lange Zeit unter dem Ring nach so einer Spraydose mit Farbe gesucht. Die hat er erst nicht gefunden. Da hat er ein paar Mal in die Kamera reingerufen, wo habt ihr die denn versteckt? Nee, wirklich? Sehr unprofessionell. Ehrlich? Und dann hat der Sean Waltman um Eric Young, der da noch bewusstlos lag, so eine Linie gezogen, wie man das so aus den Krimis kennt, wenn die Leichen auf der Straße liegen. Dann machen sie da ja auch mit Kreide drumherum. So haben die das mit Spraydose gemacht. Und dann den Rest des Pay-Per-Views, das war irgendwann Anfang, Mitte des Pay-Per-Views, und den Rest des Pay-Per-Views hast du dann die ganze Zeit auf dem Ringboden so eine Leiche quasi, oder diese Umrandung einer Leiche gesehen. Und da können dann viele schreiben, und da hat man schon mal den toten Körper von TNA gesehen. Das war schon mal sehr irritierend. Und dann gab es am Ende, das war ein Brüller. Also das war, wenn das nicht so schlecht gewesen wäre, hätte man darüber lachen können. Am Ende zwischen dem Match von Abyss und AJ Styles, wie war denn das? Da hat Abyss AJ Styles zum Chokeslam oder Black Hole Slam oder wie auch immer der den genommen, hat vorher so ein bisschen Hulk Hogan gespielt, der Ring verleiht ihm übernatürliche Kräfte und hat dann AJ Styles so stark geslammt, dass der Ring eingebrochen ist. AJ Styles so ähnlich wie damals bei ECW mit Bam Bam Bigelow, dass dann AJ Styles in dieses Loch reingefallen ist. Dann kam noch Ric Flair und Nigel McGuinness mit seinem neuen Namen, Desmond Wolf, kam noch rein, dann ist noch wie in so einem Slapstick-Film Desmond Wolf über Ric Flair gestolpert und auch in dieses Loch reingefallen. Und am Ende ist Ric Flair auch noch in dieses Loch reingefallen. Also das war so albern, das glaubst du gar nicht. Das klingt sehr interessant, vielleicht sollte ich mir das auch nochmal angucken. Das war so schlecht und so lustig, weil das so schlecht war. Das kann ich fast empfehlen. Aber es gab auch zwei gute Ultimate X beziehungsweise X-Division Matches. Also es gab ein Vierfach-Leiter-Match und ein Ultimate X Tag Team Match, und für die Leute, die da kämpfen und die ja wirklich gut auch so im Ring sind, kann einem das fast leid tun, bei welcher Veranstaltung die da auftreten müssen. Okay, vielleicht sollte ich mir das da mal angucken. Naja, wir wollen jetzt auch direkt mal mit dem ersten WrestleMania-Match anfangen. Wir können zwischen dem Match ja immer noch mal was anderes besprechen, das ist ja kein Problem. Und wir fangen an mit CM Punk und Rey Mysterio. Bei dem Match erinnere ich mich an eine SmackDown-Ausgabe, wo Rey ja mit seiner ganzen Familie rausgekommen ist. Dominik ist ziemlich groß geworden. Ich habe noch nicht gesehen, das war jetzt die vom Freitag, ne? Weiß ich, nee, ich glaube, das war die davor. Achso, dann bei der am Freitag, weiß ich nicht, ob das da auch war. Achso, nee, die davor, das war ja die, wo ich in Emmen war, die habe ich auch noch nicht gesehen. Die werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr gucken. Also ich habe jetzt wirklich alle, also ich habe in diesem Jahr wirklich bisher alles gesehen. Ich bin top aktuell. Ja, und dann wurde er bei diesem, ja, seine Tochter, keine Ahnung, wie die jetzt hieß, hatte... Was? Aliyah. Ja, genau. Die hatte Geburtstag und diese gemeinsame Geburtstagsfeier wurde dann von CM Punk und der Straight Edge Society, also Luke Gallows und... Serena. Ja, genau. Unterbrochen. Ja, und dann gab es da immer wieder mal ein GTS gegen Rey, mal konnte er das ausblocken jetzt in den vergangenen Wochen. Mhm. So wurde das aufgebaut. Thomas, hast du da noch was zu sagen? Ja, es gibt eine seltsame Stipulation bei dem Match. Und zwar gab es ja bei einer SmackDown-Sendung einen Kampf zwischen Rey und Luke Gallows. Und da hieß es, wenn Rey diesen Kampf verliert und außerdem bei WrestleMania auch noch gegen Punk verliert, dann muss ja quasi der Straight Edge Society von CM Punk beitreten. Weil ja, man hatte ja am Anfang eher gedacht, weil CM Punk ja den ganzen Leuten da die Haare abrasiert hatte, dass es eher so ein Hair vs. Mask Match gibt. Das kommt dann vielleicht irgendwann später. Aber jetzt ist die Stipulation dann, also gegen Luke Gallows hat dann Rey Mysterio verloren bei SmackDown. Das heißt, wenn er jetzt gegen CM Punk verlieren würde, dann müsste er der Straight Edge Society beitreten. Wobei aber keiner genau gesagt hat, was das bedeutet. Das wäre natürlich super, wenn er verlieren würde und die dann quasi noch irgendwelche Filmchen drehen, dass er jetzt irgendwie in einer Wohnung zusammen mit denen wohnen muss und auch kein Alkohol und nichts trinken darf. Und das wäre natürlich eine schöne Geschichte. Aber ja, das wird sehr interessant. Ich muss auch sagen, So sehr wie dieses Jahr habe ich mich noch nie auf eine WrestleMania gefreut. Ich weiß auch wirklich, ich habe vorhin, während da unten Kuchen gegessen wurde und so, nebenbei hier auf meinem Notizzettel im iPod alle Match auswendig, außer das Steven-Match, da wusste jetzt nicht alle 10 Teilnehmerinnen, habe ich hier wirklich Gesehen? aufgeschrieben. Jetzt musst du kurz auf den Fernseher gucken. Er liegt. Der Gegner von Abraham, der lag auf dem Boden, das heißt, er kniete auf dem Boden. Und dann hat Abraham, als der schon auf dem Boden war, da darf man eigentlich nicht mehr schlagen, hat er geschlagen. Und jetzt ist er angeblich K.O. Und ich glaube, das ist gespielt. Jetzt müssen wir mal kurz abwarten, bis die Wiederholung kam. Und dann wollten die ganzen Familienmitglieder, da waren bestimmt 30 Familienmitglieder von dem Schwarzen, da wollten die im Ring und sich Abraham schnappen. Da wurde es ziemlich chaotisch und dann mussten relativ schnell jetzt hier für Abraham noch einen Bodyguard dazustellen. Jetzt pass auf, jetzt liegt Ja, er, das war aber wirklich kriegt wieder einen fies. Schlag, jetzt denkt er erstmal nach, guck mal, so, und dann hält er sich kurz die Hände und jetzt fällt er mal langsam um. Also das kann man doch keiner sagen, das ist doch gespielt, oder? Na, ich weiß nicht, Und der ist noch erst gegen das Seil viel zu gekommen. lange, bis der wegkippt. Das ist doch nicht keine normale Reaktion beim K.O. Naja, man weiß auch nicht. So, was sagt er jetzt dazu? Jetzt müssen wir mal kurz weil die hören. Also der Ringrichter hat dann Abraham disqualifiziert, das heißt, Abraham hat den Kampf verloren, den ersten Kampf, den er in seiner ganzen Karriere verloren hat. Aber der Sauerland, also sein Promoter, hat Protest eingelegt. Aha. Okay, Rey Mysterio gegen CM Punk. Ja, wurde ganz nett aufgebaut. Jetzt nicht gerade fantastisch, aber ist ganz okay. Ja, das Match wird bestimmt relativ gut, denke ich mal. Kann man von ausgehen. Könnte ein Showstealer werden. Machst du den Fernseher mal im Hintergrund aus? Der war K.O., was soll ich machen? Ja. Ja, könnte ein Showstealer sein. Ja, das glaube ich bei den anderen Matches nicht unbedingt. Ich glaube, das wird im Gegensatz zum letzten Jahr auch mal wieder eine ziemlich gute WrestleMania. Letztes Jahr war das ja nicht fantastisch. Ja, wer gewinnt, wenn Ray jetzt verliert, muss er ja, wie Wieso gesagt, war denn der. eigentlich letztes Jahr nicht fantastisch? Also wenn ich mal dran erinnern darf, das Match zwischen Shawn Michaels und Undertaker, Ja, ein Match. es war vielleicht das beste WrestleMania-Match, mit Ausnahme von Randy Savage gegen Steamboat, was man jemals bei einer WrestleMania gesehen hat. Ja, es gab aber natürlich auch noch einige andere Matches. Also es war nicht die fantastische, beste und da stehe ich, glaube ich, mit meiner Meinung nicht gerade alleine. Ja, CM Komm, es Punk, war Rey auch ansonsten Mysterio. ein 5-Sterne-Match höher bewertet als zum Beispiel 4-4-Sterne-Matches. Das Aha. ist dann die Frage. Ja, das kann man unterschiedlich sehen. So, ich bin am Überlegen. Ich kann mir bald nicht vorstellen, dass CM Punk hier gewinnt. Und dieses mit Rey Mysterio und dann der Stage Edge Society beitreten. Ich weiß nicht, was denkst du, Thomas? Erstmal tippst du. Ja, was denkst du denn, Oder war Thomas? das schon ein Tipp? Nee, du brauchst ja noch nicht tippen. Sag erstmal deine Meinung dazu. Also ich denke, dass das gilt aber für alle Matches bei WrestleMania. Tippen ist bei WrestleMania extrem schwierig, weil vielleicht mit Ausnahme von zwei Matches, und da gehört das, oh, warte kurz, da gehört dieses Match nicht dazu, mit Ausnahme von zwei Matches bin ich mir sehr unsicher. Ja, vor allem bei WrestleMania macht die WWE auch ganz gerne mal ein paar Überraschungen damit rein in die Card. Ich muss aber sagen, ich tippe auf Punk. Thomas, tippst du auch auf CM Punk? Ich habe gerade, bitte was? Nee, ich habe gerade zugehört, noch mal ganz kurz. Ja, ich tippe auf CM Punk und ich setze auf meinen Tipp. Du Vier tippst auf Punkte. CM Punk? Ich tippe auf CM Punk und setze darauf, ja, ich glaube doch nur 2 Punkte. Wie viele Punkte können wir denn insgesamt vergeben? Zwölf. Wir haben 10 Matches auf der Karte. Zwölf Punkte kannst du setzen. Wieso kann ich denn 12 Punkte setzen, wenn wir 10 Matches haben? Weil es noch zwei Sondertipps gibt. Was sind denn, da musst du mir erstmal sagen, damit ich meine Punkte richtig einteile, was die Sonderdinge sind. Opener und Main Event. Okay. Dann. Auf wen tippst du und wie viel setzt du? Dann tippe ich, setze 5 Punkte und tippe auf CM Punk, weil ich glaube, die Fehde ist noch nicht beendet. Ich glaube, das ist eigentlich eines der wenigen Matches. Meistens ist es ja bei WrestleMania so, dass die Fäden dann enden und es dann zum größten Höhepunkt kommt. Und ich glaube aber, zwischen Punk und Ray wird es noch irgendwann zu einem Herr gegen Mask-Match kommen. Und dann wird das letzte Match, wo es dann halt um die Maske geht, das wird Ray gewinnen. Und deshalb, glaube ich, muss er hier erstmal verlieren. Und dann muss er da der Straight Edge Society beitreten und dann kann CM Punk ihn ein bisschen provozieren und dann irgendwann kommt es beim späteren Pay-Per-View zum entscheidenden Match. Also ich tippe auf CM Punk und tippe 5 Punkte. Ja, ich denke auch durchaus, dass das hier nochmal weitergeführt werden kann. Ja, das ist eine tolle Fehde und das könnte auch ein sehr gutes Match werden. Ja, das sollte auch nochmal weitergemacht werden, weil der Aufbau, der war jetzt ja noch nicht so großartig. Da kann noch einiges mehr kommen. Da war aber schon eine ganze Menge. Ja, also der Aufbau insgesamt für diese WrestleMania war ziemlich gut, aber da kann durchaus vor allem bei den zwei Leuten auch einiges mehr kommen. Mal gucken. Unified Tag Team Championship Match, Sheamus gegen John Morrison und R-Truth. Ja, ich glaube, jetzt muss ich zuerst tippen, ne? Ja, aber erstmal, wie kam es zu dem Match? Das ist schnell zu sagen, Sheamus Champions und dann wurde in einem Match zwischen Morrison und R-Truth und Crime Time, kann das sein? Und ich glaube sogar einem Fatal 4-Way Tag Team Match wurde dann ausgekämpft, wer denn da bei WrestleMania auf die treffen darf. Und das wurden dann halt John Morrison und R-Truth. Genau. Das ist so das einzige Match, wo man den Eindruck hat, dass es eigentlich nicht so wirklich aufgebaut worden. Offensichtlich wollte man nur, dass Morrison und R-Truth einen vernünftigen Platz auch bei WrestleMania bekommen und dann hat man halt die so als Tag-Team zusammengewürfelt, aber da so eine richtige Fehde gab's da halt eigentlich nicht. Da gab es jetzt zwar ein paar Einzelmatches, wo dann immer der andere ein Kommentar war bei den Weekly-Shows, aber das war jetzt nicht das Großartige und das ist auch leicht zu, das ist dementsprechend auch relativ leicht zu tippen. Da wird man einfach sehen, dass Miz und Big Show mal einen WrestleMania-Sieg bekommen und dann werden Morrison und R-Truth wieder, denke ich, ins Einzelgeschehen ganz normal rüberwechseln. Ja, das denke ich auch. Das ist ein relativ schnell zusammengewürfeltes Match, wie gesagt, aber ich finde das auch gar nicht so schlimm, dass es jetzt beim WrestleMania auch mal ein nicht so großartiges Match zwischendurch gibt, ohne großartig Aufbau. Also so schlimm finde ich das nicht. Schlimm finde ich das auch nicht. Aber da habe ich auch keine so großen Erwartungen. Ich glaube, Miz und Morrison im Ring, das kann ganz gut werden. Immer wenn Big Show im Ring ist, wird sicherlich ein bisschen lahm. Es ist also sicherlich auch so ein bisschen gedacht als ein Match, wo die Leute dann vielleicht mal Pause machen können, zur Toilette gehen können oder was auch immer. Naja, dafür haben wir noch das Steven-Match. Ja, das wird wahrscheinlich als Dark-Match laufen und nicht auf der Card. Deshalb wird das als Pausen-Match wahrscheinlich gar nicht geeignet sein. Glaubst du? Ich denke mal eher, dass das vielleicht vor dem Main-Event noch mal kommt, so schnell. Nee, weil sonst wüsste ich nicht, was du als Dark-Match machen sollst. Naja, auf jeden Fall, wie viele Punkte setzt du auf dieses nette Match? 10 Punkte. Ich setze 12 Punkte. Okay, hätten wir das auch. Als nächstes kommt das Money in the Bank Ladder Match mit diesmal sogar 10 Teilnehmern. Jack Swagger, MVP Kane, Drew McIntyre, Dolph Ziggler, Christian, Shelton Benjamin, Evan Bourne, Matt Hardy und Kofi Kingston. Ziemlich viele. Das ist mir ein bisschen verwunderlich, dass da 10 Leute sind. Das kommt mir ein bisschen viel vor. Weiß ich nicht, ob das nicht dann ein bisschen chaotisch wird. Und gleichzeitig weiß ich auch nicht, was es mit dem Money in the Bank Pay-Per-View dann auf sich hat. Nee, ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, was das soll. Zweimal im Jahr sowas zu machen, ich weiß nicht, ob das unbedingt Sinn hat. Dann ist das ja auch nicht mehr so besonders. Also, naja, WWE ändert ja auch ganz gerne mal schnell was ab an ihren Pay-Per-View-Kalendern. Also vielleicht ändert sich da noch was. Und nach WrestleMania haben wir dann statt Backlash ja Over the Limit. Noch, falls sich da nicht doch nochmal was ändern sollte. Ja, wobei, das hat ja jetzt nichts mit Money in the Bank zu tun. Nein, das stimmt. Ja. Es könnte jetzt natürlich darauf hindeuten, wenn die einen eigenen Pay-Per-View machen, dass die dann sich vielleicht sagen, nee, dann ist das auch blöd, wenn jemand mit so einem Koffer durch die Gegend rennt, dass die, also so einen Trick, dass sie beispielsweise Christian gewinnen lassen und dann fordert Christian dann Chris Jericho oder Edge, je nachdem wer da das gewinnt, noch gleich bei WrestleMania direkt am selben Abend zum Titelkampf heraus, weil dann haben sie die Überraschung und dann ist der Koffer auch gleich weg. Und dann können sie in Ruhe den Money in the Bank Pay-Per-View aufbauen. Das könnte natürlich auch passieren. Aber es fällt mir ganz schwer, hier überhaupt irgendjemanden zu tippen. Ja, also die meisten Leute tendieren ja zwischen Christian und Drew McIntyre. Christian wäre jetzt natürlich so der Face. Drew McIntyre das genaue Gegenteil, dann würde es... Da wäre das Publikum wahrscheinlich gar nicht zufrieden mit. Jetzt ist die Frage, bei so einem Match mit so vielen Spots und so, will man da das Publikum jetzt mit Christian eher zufriedenstellen oder mit Drew McIntyre? Naja. Also McIntyre ist mir ein bisschen zu dominant auf bei der letzten Smackdown-Show gewesen. Ne? Da hat er ja quasi alle anderen dominiert und hat da dieses eine, weiß ich gar nicht, 10-fach-Match oder so gewonnen. Das deutet dann nicht dann darauf hin, dass er, weil er da so eindeutig wie der Sieger schon aussah, dass er nicht der Sieger wird. Das ist ja sonst so üblicherweise die Struktur, in der WWE das aufbaut. Ja. Das ist eine ziemlich schwierige Sache und am Ende gewinnt dann wahrscheinlich jemand, mit dem wir gar nicht gerechnet hätten von diesen Leuten. Ich glaube nämlich auch, dass, also Christian glaube ich gewinnt nicht, weil der ja nicht so sehr beliebt ist bei Vince McMahon. Jack Swagger würde mich sehr freuen. Aufgrund seines Äußeren. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass jemand anders gewinnt und nicht jemand von den beiden. Ja, Jack Swagger ist so eine Sache. Der saß letztens am Kommentatorenpult, fiel mir auf. Ja. Ja, MVP glaube ich mal gar nicht. Kane, nee, was wollen sie damit? Dolph Ziggler haben sie auch nicht so groß Vertrauen. Das passt auch nicht. Shelton Benjamin, ja, wohl auch eher nicht. Evan Bourne, nee. Matt Hardy, nee. Kofi Kingston, och, kann ich mir auch nicht vorstellen. Könnte aber. Ja, kann ich mir aber nicht so recht vorstellen. Wenn der dann wechselt zu SmackDown, würde das passen. Ist ja nach WrestleMania ist ja auch der Draft. Mhm. Also Kofi Kingston gegen Jericho könnte ich mir schon ganz gut vorstellen, wenn Jericho den Titel behalten würde. Ja. Christian gegen Jericho wäre aber auch nicht verkehrt. Oder Christian gegen Edge. Da müsste natürlich einer sozusagen auf die Heel-Seite wechseln. Das wäre gut, wenn das Edge wäre. So, jetzt tipp mal, du bist ja dran mit tippen. Ich tippe auf Christian. Und ich setze, wie viel setze ich denn mal? Ich setze, glaube ich, einfach mal 5 Punkte. Also Money in the Bank kann ich so gar nicht richtig einschätzen. Ich hoffe nur, dass wir wieder ganz viele tolle Spots sehen. Ja, klar, wenn Shelton Benjamin und Evan Bourne dabei ist, werden die sich wahrscheinlich wieder halb umbringen. Ja, das ist auch schön. Ich tippe trotzdem auf Jack Swagger und setze aber nur 2 Punkte. Das ist mir zu heiß. Jack Swagger und 2 Punkte. Okay. Thomas sehr zurückhaltend. Es folgt ein Triple Threat Match, auf das ich mich ehrlich gesagt auch ziemlich freue, weil ich mal sehr gespannt bin, was da so storytechnisch kommt. Randy Orton gegen Ted DiBiase gegen Cody Rhodes. Die komplette Legacy Gruppe hier gegeneinander im Triple Threat. Ja, das haben sie aber ein bisschen komisch aufgebaut, muss man sagen. Also dieses Auseinanderbrechen der Legacy, das fing so vielversprechend an und das ist am Ende doch ziemlich untergegangen. Und Randy Orton hat man den Eindruck, der soll jetzt Babyface sein, aber will das selber persönlich eigentlich gar nicht sein. Das ist so ein bisschen halbgar noch. Und ein Grund, warum jetzt Triple Threat gibt es ja auch nicht, weil offiziell sich ja Ted DiBiase und Cody Rhodes gut verstehen. Also ich muss sagen, mir gefällt das sehr gut. Mir gefällt auch sehr gut, wie dieses Auseinanderleben der Legacy dargestellt wurde. Über die Wochen immer mal wieder. Der eine hat versucht, das wieder zurechtzurücken und so weiter und so fort. Das Queer fällt ein. Mir sehr gut gefallen. Die letzten Wochen haben mir nicht mehr gut gefallen. Den Anfang fand ich ganz gut, aber dann haben sie den Absprung verpasst. Und das ist mir irgendwie. Und Cody Rhodes und Ted DiBiase sehen für mich auch noch zu schwach aus. Die sehen aus wie ein bisschen wie mit Kader. Ja, es geht, aber naja, wenn sie jetzt zusammen. Das ist dann die Frage, wenn sie zusammen und wer covert dann und so weiter und so fort. Also, da sehe ich sehr viele interessante Sachen. Ich tippe auf jeden Fall auf Randy Orton, das nehme ich schon mal voraus. Ja, ich tippe auch auf Randy Orton. Ja, ich tippe. Das geht nicht, dass einen von den anderen, die sehen so schwach aus, dass wir einen von den anderen den Sieg abstauben lassen. Und ich tippe darauf mit 10 Punkten. So viel? Ja. Und dann gebe ich mal 9 Punkte. Okay. Es folgt ein weiteres Match, auf das ich... Das mit, ne? Denn ich weiß nachher nicht mehr, welche Punkte ich vergeben habe schon. Ich kann dir die sogar dann schicken, ja. Ich meine, du schreibst das mit, weil dann muss ich ja bei den späteren Sachen dir noch sagen, dann muss ich ja wissen, welche Punkte ich noch nicht benutzt habe. Ja, ja, klar. Es folgt ein Match, auf das ich fast mit am gespanntesten bin, und zwar ein No-Holds-Barred-Match zwischen Mr. McMahon und Bret the Hitman Hart. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Da musst du jetzt aber erstmal die ganze Storyline zusammenfassen, Thomas. Wie, ich muss die ganze Storyline zusammenfassen? Was ist zwischen denen so passiert? Was hat Bret Hart bei der letzten Raw offenbart beim Contract Signing mit Stone Cold Steve Austin? Also, erstmal kam Bret Hart zurück zur WWE, um seinen Dauerstreit mit der WWE und speziell Vince McMahon und Shawn Michaels beizulegen, damit er in Frieden sozusagen aus dem Wrestling sich verabschieden kann und damit er den Fans noch einmal sozusagen seine Abschiedsgrüße ausrichten kann. Er hat am Anfang hat er sich dann quasi mit Shawn Michaels versöhnt, dann wollte er dasselbe mit Vince McMahon machen. Vince McMahon hat ihn dann aber erneut sozusagen gescoot hereingelegt, hat ihn dann quasi in den Magen getreten und dann kam es zu einer quasi zu einem erneuten Streit zwischen Bret Hart und Vince McMahon. Dann haben sie leider in diesem schönen, einfachen Aufbau noch so einen blödsinnigen Stunt mit eingebaut. Da wurde Bret Hart dann irgendwie in so einem Autounfall in der Garage an so einem Veranstaltungsort der WWE so verwickelt, dass er sein Bein angeblich gebrochen hat. Und dann hat Vince McMahon ihm quasi ein Match, das er ihm am Anfang nicht geben wollte bei WrestleMania, also Bret Hart gegen Vince McMahon, das wollte Bret Hart, aber das wollte Vince McMahon nicht. Und als Vince McMahon gesehen hat, dass Bret Hart verletzt ist, hat er ihm das dann doch zugestanden. Und bei der Vertragsunterzeichnung hat dann Bret Hart den Gips abgezogen, nachdem beide den Vertrag unterschrieben haben. Und hat Vince McMahon gesagt, und jetzt hast du nicht mich reingelegt, sondern ich dich. Ich bin nämlich gar nicht verletzt. Den Stunt habe ich zusammen mit John Cena, der ist ja im Filmgeschäft, inszenieren lassen. Und jetzt machen wir ein No-Holds-Barred-Match und ich bin topfit. Und so kam es zu der Fehde. Ja, Bret Hart hat hier mit diesem Stunt, sag ich mal, Vince McMahon dazu gebracht, hier, guck mal, ich bin nicht topfit, ich bin verletzt, mach mich mal richtig fertig, dass Vince dann auch gesagt hat, so, noch als Bart, damit ich dich mal richtig fertig machen kann. Ja, und dann hat Bret Hart gezeigt, dass er topfit ist. Und dann bin ich mal sehr gespannt. Auch wer in das Match eingreift, wird ja jetzt viel diskutiert. Drew McIntyre wäre dann natürlich etwas. Und dass Drew McIntyre dann Mr. McMahon zum Sieg verhilft. Und Vince dann wiederum McIntyre beim Money in the Bank Match. Also es ist wirklich sehr interessant. Dürfen noch einige Harts eingreifen, denn man darf ja nicht vergessen, Stu Hart wird ja auch in die WrestleMania Hall of in die Wrestling Hall of Fame von der WWE eingeführt. Ist schon. Das heißt, die gesamte Hart-Familie wird ja dann auch vor Ort sein. Hast du eigentlich schon was von der Hall of Fame gesehen, Thomas? Das muss eigentlich gestern schon gewesen sein, oder? Ja, hast du da eigentlich schon was von gesehen? Nee. Ich auch noch nicht. Ja, muss ich nachher doch nochmal einen Computer anmachen. Ja. Vielleicht gab es ja da schon irgendwas auf YouTube oder auf der WWE-Seite oder so. Gut, dass du das sagst. Ich werde dann nämlich auch nochmal gucken. Ich mache jetzt gleich meinen Computer. Boxen da hinten ist ja vorbei. So, ja, ich tippe auf jeden Fall auf Bret Hart, das schon. Ja. Ja, mach mal. Ich tippe auf Bret Hart. Thomas, auf wen tippst du? Ich tippe auch auf Bret Hart und ich setze 12 Punkte. Ich tippe darauf, dass Bret Hart am Ende Mr. McMahon in den Sharpshooter nimmt und Mr. McMahon dann aufgeben muss oder bewusstlos wird oder was auch immer. Ja, das wäre sehr schöne Szene. 12 Punkte habe ich schon gesetzt, also setze ich 11 Punkte. Ich bin sehr gespannt auch spotmäßig, was da jetzt noch so kommt. Ich denke, die haben da schon so ein bisschen was vorbereitet an Spots, was da kommt. Vor allem bei No Holds Barred kannst du ja alles machen. Ja, aber da würde ich keine zu hohen Erwartungen haben. Man darf das nicht vergessen, Vince McMahon, der ist sehr alt und der ist offensichtlich mit Steroiden aufgepumpt. Der kann nicht allzu viel machen, der ist schon im Normalzustand sehr unbeweglich gewesen. Und Bret Hart darf eigentlich überhaupt keine Stürze mehr, diese Bumps mehr einstecken. Der ist ja nur das ist richtig, aber ich denke schon, dass sie da einige nette Sachen vorbereiten werden. Vielleicht ja auch mit Beteiligung von anderen äußeren Wrestlern, die durch irgendwelche Tische oder sowas geschleudert werden, man weiß ja nie. Also ich denke, ein Kommentatorenpult wird schon zu Bruch gehen. finden, so die Hart Foundation oder so, die Jungen, die können ja einiges machen, Tyson Kidd oder so, dann kann es ganz interessant werden. Ja, ich setze auf jeden Fall 11 Punkte. Ja, ich habe ja schon 12 gesetzt. Ja. Triple H gegen Sheamus. Da weiß ich gar nicht mehr, wie das entstanden ist. Ja, das ist dadurch entstanden, dass Sheamus immer wieder von hinten Triple H angegriffen hat und dann irgendwann mal da über dieses Kommentatorenbrück geschleudert hat und da dann gezeigt hat, ja, ich bin hier der Bessere. Ja, aber warum? Das war doch, jetzt weiß ich wieder, weil Sheamus seinen Titel in der Elimination Chamber quasi wegen Triple H verloren hat. Richtig. Das war, glaube ich, der eigentliche Auslöser. Ja. Das ist ein Match, also das, da geht's um keinen Titel. Das finde ich auch ganz gut, dass Triple H bei einer WrestleMania mal nicht um Titel kämpft. Ja, dass er dem zugestimmt hat, finde ich überraschend. Aber finde ich auch gut. Es erinnert mich so vom Aufbau her auch diese WrestleMania überhaupt so ein bisschen an WrestleMania 19, weil es da zum Beispiel auch Triple H gegen Undertaker nicht um den Titel gab. Also auch einige Matches, wo es nicht weiter um einen Titel ging. Also finde ich sehr gut. Das ist interessant, dass du das sagst. Denselben Vergleich haben sie bei einem dieser Podcasts vom Pro Wrestling Torch auch gezogen. Da haben sie auch so eine Live-Show, wo Leute auch anrufen, und da haben sie viel über WrestleMania 19 erzählt, und da hat dann auch ein Anrufer gesagt, dass er das auch so sieht und dass er das auch gut findet, weil die WrestleMania 19 meistens unterbewertet wird und nicht häufig erwähnt wird. Und ich finde, die WrestleMania 19 gehört auch mit zu den Besseren. Ja. Eindeutig. Und dann gibt es natürlich, ja, bei WrestleMania 19 gab es Chris Jericho gegen Shawn Michaels. Und dann halt auch dieses Single-Match mit großen Wrestlern ohne um den Titel. Dann Vince McMahon gegen Hulk Hogan, das dürften wir alle noch im Kopf haben. Hier jetzt halt Vince gegen Bret. Das finde ich sehr gut. Klassiker gegen Triple H gab es da. Mhm. Ja, Thomas, auf wen tippst du denn bei diesem Match? Das ist ganz schwierig zu sagen. Also, eigentlich müsste Sheamus gewinnen, damit Sheamus quasi wirklich so als Star gezogen wird. Oder Triple H müsste knapp gewinnen, aber Sheamus muss ihm wirklich ein gutes Match geliefert haben und quasi Respekt gewonnen haben. Und es gibt ja die Gerüchte, dass Triple H eventuell doch wieder auf die Heel-Seite wechselt und dass Triple H dann nach diesem Match irgendwie sich mit Sheamus zusammentut. Also es kann in beide Richtungen fallen, und das ist wirklich so ein 50-50-Tipp. Und deshalb tippe ich mal, dass Sheamus irgendwie knapp gewinnt. Okay, du tippst auf... Aber da setze ich nur einen Punkt drauf. Du tippst auf Sheamus mit einem Punkt. Warte mal, doch. Mit einem Punkt. Machen wir mit einem. Ja, habe ich auch lange drüber nachgedacht. Aber ich tippe letztlich doch auf Triple H. Ich kann mir bald nicht vorstellen, dass der da so sich verlieren lässt. Und ich tippe darauf mit 4 Punkten. Es folgt Career versus Streak, Shawn Michaels gegen den Undertaker. Ja, Thomas, da gibt es auch viel Geschichte zu sagen. Wie kam es dazu? Wo warst du gerade? Ich muss mich einmal konzentrieren. Ja. Shawn Michaels gegen den Undertaker. Shawn Michaels gegen den Undertaker. Oh, das ist das am besten aufgebaute Match eigentlich. Obwohl ich ja am Anfang gedacht hätte, das wird wahrscheinlich das best aufgebaute Match wird wahrscheinlich Mr. McMahon gegen Bret. Aber das war so, dass quasi als schon diese Awards, diese Slammys verliehen wurden, da hat Shawn Michaels gegen Undertaker diesen Slammy fürs beste Match bekommen, und Shawn Michaels hat den entgegengenommen und hat sich erst gefreut, und am Ende hat er so ein bisschen gesagt, ich habe aber nur einen kleinen Fehler gemacht und ich könnte den Undertaker auch besiegen. Und da fing das dann so ein bisschen an. Und über die Wochen hat dann Shawn Michaels, ist das immer mehr bei ihm im Kopf rumgespukt, er muss unbedingt das eine Ziel noch erreichen, er muss mal den Undertaker bei WrestleMania besiegen. Er hat dem Undertaker dann das Match angeboten, da war Undertaker noch Champion. Undertaker hat es abgelehnt. Dann bei der Elimination Chamber hat Shawn Michaels dafür gesorgt, dass Undertaker seinen Titel verliert. Ja, zuvor gab es natürlich noch den Royal Rumble, wo Shawn Michaels natürlich auch hätte gewinnen können, was dann aber natürlich schief ging. Erst wollte Shawn Michaels quasi Herausforderer auf den Titel werden, das hat er beim Royal Rumble nicht geschafft. Und dann hat er dafür gesorgt bei der Elimination Chamber, dass Undertaker seinen Titel verliert. Und dann hat Undertaker die Herausforderung angenommen, aber nur unter der Bedingung, wenn der Streak von dem Undertaker auf dem Spiel steht, da steht er ja automatisch, das kann man gar nicht verhindern, dann nimmt er das Match aber nur an, wenn Shawn Michaels seine Karriere aufs Spiel setzt. Und so wird das jetzt Streak gegen Karriere und zusätzlich ist das ja, eigentlich auch No Holds Barred, aber ich so No Disqualification, No Counter, also es wird dargestellt, man kann nur durch Pinfall oder Submission gewinnen, also es ist noch nicht so brutal dargestellt, es wird vielleicht mal einen Stuhlschlag oder so geben, aber nichts Großartiges. Also es kann keine Disqualifikation und keinen Countout geben, also im Prinzip ist die Regel dieselbe wie bei McMahon und Bret Hart, aber man hat es halt anders genannt. Ja, es wird halt nicht so brutal, also es wird vielleicht mal ein Stuhlschlag oder so gehen. Ja, mal gucken. Ja, auf jeden Fall tippst du? Das gewinnt ganz klar der Undertaker. Wie viele Punkte kann ich denn noch setzen in den oberen Ring? 11? Dann setze ich 11 Punkte. Okay, du setzt 11 Punkte. Ich tippe auch auf den Undertaker, wobei ich mir freuen würde, wenn Shawn Michaels gewinnt. Und was kann ich dann hier noch so setzen? 10, 11. Also 39 Minuten geht hier die Hall of Fame. Ich gebe 9. 9 Punkte, okay. Das heißt, das muss ja nur die Kurzfassung sein, die im Fernsehen lief. Ja, die erste Stunde von der Hall of Fame, die lief weder auf WWE.com noch irgendwo im Fernsehen oder so. Die wird es dann nur auf der DVD geben. Ja, möglich. So, wir machen weiter. Ja, machen wir weiter. World Heavyweight Championship. Chris Jericho gegen Edge. Wie kam es dazu? Ja, da musst du mal was zu sagen. Ja, Edge kehrte ja beim Royal Rumble dann zurück und hat den Royal Rumble direkt gewonnen. Und kurze Zeit später bei SmackDown hat er sich dann halt für Chris Jericho als Gegner entschieden. Und in den letzten Wochen halt wurde jetzt halt immer dieses Spear-Image aufgebaut, dass man das einzig Frische, was in dieser Fehde immer wieder passiert, ist, dass er Edge Jericho immer wieder den Spear verpasst und genauso wird das auch bei WrestleMania ablaufen. Und weil du ab und zu vom Ton weg bist. Und man stiftete hier halt immer wieder das Publikum an, Spear zu rufen. Und die Frage ist jetzt halt, bei WrestleMania gibt es dann den Codebreaker oder den Spear? Oder beides. Ja. Das ist, könnte auch einer der Showstealer werden, also es dürfte ein sehr, sehr gutes Match werden. Das geht so, ist so ein bisschen im Aufbau untergegangen, weil halt Cena, Batista und McMahon gegen Hart und Shawn Michaels gegen Undertaker sehr im Mittelpunkt stand. Und deshalb ist das als Titelmatch ein bisschen untergegangen. Die beiden sind, glaube ich, auf der WrestleMania-Webseite sogar nicht mal auf der Startseite mit abgebildet. Was ein bisschen komisch ist, aber es dürfte als Match eines der besseren Matches werden. Ja. Also auf das Match freue ich mich schon ziemlich. Ich auch. Ich bin mir aber sehr unsicher, was das Ende angeht. Also das. Ja, ich bin mir auch nicht sicher. Also, ja. Edge, ja, es sahen beide eigentlich relativ gut aus. Edge hat jetzt halt dieses Spear-Image und hat Jericho einige Spear verpasst. Jericho hat aber, glaube ich, auch mal den Codebreaker geschafft. Also, naja, also Edge war wohl so ein bisschen dominanter der ganze Zeit. Ja. Es ist nicht leicht, aber ich tippe auf Edge. Wie viele Punkte setzt er? Muss ich mir noch entscheiden. Thomas, auf wen tippst du? Also ich tippe auf Chris Jericho, weil ich glaube, dass die Fehde vielleicht noch ein bisschen weitergeht. Mhm. Könnte ich mir vorstellen. Ich tippe 8 Punkte. Thomas, wie viele Punkte nimmst du? Weiß ehrlich gesagt nicht mehr, welche Punkte ich schon vergeben habe. Du hast schon vergeben. 11 Punkte, 1 Punkt, 12 Punkte, 9 Punkte, 2 Punkte, 10 Punkte, 5 Punkte. Dann tippe ich mal 8. hoffe, das war da jetzt noch nicht dabei. Ich hätte mir das ja, hoffe ich auch mal. Nächstes frage ich dich wieder. So, dann setzen wir ja die beiden gleichen Punkte. WWE Championship Match. John Cena gegen Batista, das wird wohl der Main Event. Und hier greifen wir dann auch nochmal in die Bret Hart McMahon-Fehde ein. Und zwar hat Vince dann ja immer Batista so ein bisschen als Gehilfe gegen Bret genommen. Und wiederum meinte er dann ja immer, Bret Hart wäre wie so ein Kaugummi. Der ist durchgekaut, den braucht niemand mehr, der kann jetzt weg, der bringt mir kein großartig Geld mehr ein. Und dann kam halt Cena, hat sich dagegen gestellt und ja, Batista und John Cena sind dann halt so ein bisschen kollidiert, dadurch, dass Vince McMahon Batista so ein bisschen als Gehilfe genommen hat und Cena gegen Vince war. Ja, und Batista hat dann John Cena halt irgendwann angegriffen und so kam es zu dem Match, ne? Der Aufbau war sehr gut. Also Batista hat im Prinzip gegen Cena immer nur sozusagen so ein bisschen, dass er neidisch ist. Dass Cena quasi als Aushängeschild für WWE ausgesucht worden ist, obwohl sie ja zeitgleich quasi an die Spitze aufgestiegen sind. Ja, bei WrestleMania 21, die beiden Titelmatch. Genau. Und da hat er und Cena kriegt die ganzen Filmaufträge und Werbespots und darf alles machen. Dabei würde ihm das ja zustehen. Und außerdem ist er, Batista ist sowieso nur hinter dem Geld her und der will ja dieses ganze Zeug eigentlich nicht. Also das ist schon, da ist schon sehr klar, wer der Gute und wer der Böse ist. Ja, die beiden bisher größten Stars, die größten Neustars des 21. Jahrhunderts hier in dem großen Match treffen aufeinander. Ich denke mal, dass das auch der Main Event wird. Ich denke auch, dass das durchaus der Main Event sein sollte, dass es da auch richtig ist an dem Platz. Bin ich anderer Meinung. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr gutes Match. Ich bin da auch sehr, sehr gespannt drauf. Ich könnte mir vorstellen, eins, wenn nicht sogar das beste Match von Batistas Karriere bisher. Ich bin unsicher. Also, es ist ja so gewesen, dass beide für sozusagen ihr Wrestling häufig kritisiert worden sind. Und dass beide so ein bisschen in dem Ruf stehen, die können sehr, sehr gute Matches zeigen, aber dann brauchen sie einen anderen sehr guten Gegner. Bei Cena war das dann, weiß ich nicht, gegen Triple H oder gegen Kurt Angle oder so, dann ist es halt einfach. Und dann wurde aber meistens gesagt, dass ein Match so gut ist, lag aber dann eigentlich zum Beispiel an Kurt Angle. Und bei Batista gilt ja so als sein bestes Match das WrestleMania-Match gegen Undertaker. Und dann heißt es halt ja, weil der Gegner halt Undertaker war. Und das Hell in a Cell Match gegen Triple H? Beide natürlich so jemand nicht dabei. Und jetzt muss man mal sehen, wer quasi Kontrolle, also wer quasi so das Match leitet, da gibt es ja mal einen im Ring, der die einzelnen Spots dann ausruft. Da muss man mal gucken, wer von den beiden das dann leitet und wie das dann wird. Da bin ich sehr gespannt drauf. Das kann entweder hervorragend werden oder das kann ein ziemlicher Reinfall werden. Ja, also so, mir gefiel das Match vom SummerSlam 2008, wo dann John Cena durch Batista verletzt wurde, ja schon sehr gut. Deshalb denke ich auch, dass dieses Match mir sehr gut gefallen wird. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hoffe wirklich sehr, sehr, dass das in den Main Event kommt. Ja, gewinnen. Also, ich hoffe wirklich deutlich, dass Batista gewinnt und den Titel behält. Ich glaube aber fast, dass John Cena gewinnt, damit das hier wieder der Gute gewonnen hat. Kinderfreundlich technisch. Tja, Thomas, denkst du das auch so? Ich tippe auch auf Cena. Ich würde zwar auch besser finden, wenn Batista gewinnt, weil ich glaube, der ist speziell im Moment am Mikrofon, hat er sich unglaublich verbessert. Also wenn ich an die frühen Promos von Batista denke, die waren ja ziemlich schwach. Aber da, was er jetzt so abliefert, das ist wirklich ganz hervorragend. Und das kann ich mir ruhig, das würde ich mir ruhig noch ein paar Wochen bei Raw wünschen. Welchen Punkt setzt du? Also ich tippe auf Cena. Welche Punkte kann ich denn noch setzen? Habe ich 7 noch? Du kannst noch 3, 4, 7 und keine Ahnung. 7 hast du aber noch, ja. Und was noch? Weil das muss ich für die anderen Tipps wissen. 3, 4, 7 und 6. Dann tippe ich, das muss ich erstmal überlegen, was denn noch als Match kommt. Das Divas-Match. Ach so, dann tippe ich hier 6. Ich tippe auf Batista und nehme 3 Punkte. So, ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche Leute bei diesem Diven-Match mit dabei sind. Deshalb muss ich das hier gleich mal ganz schnell im Internet gucken. Ja, das weiß ich wohl. Und auf der einen Seite, und das ist diesmal brandunabhängig, das heißt, das ist nicht SmackDown gegen Raw, sondern das ist gemischt in den Teams. Und das ist halt ein Babyface-Team gegen ein Heel-Team. Und bei dem Heel-Team sind dementsprechend auch die beiden aktuellen Champions, Michelle McCool und Maryse, dabei. Aber mehr weiß ich auch nicht. So, ich habe hier die Leute. Den Es Rest kann treffen ich mir kurz aufeinander. angucken, aber Achtung. ehrlich gesagt interessiert mich das gar nicht. Es treffen aufeinander. Mickie James, Kelly Kelly, Eve Torres, Gail Kim und Beth Phoenix gegen Michelle McCool, Maryse, Layla, Alicia Fox und Vicky Guerrero. Auf wen tippst du? Heel oder Face? Ich tippe auf das Heel-Team, weil da zwei Champions sind und ich denke mal, man will die Champions nicht so schlecht aussehen lassen. Wie viele Punkte? 3 Punkte. Ich tippe auch auf. Ne, ich tippe auf das Face-Team. Und ich muss gerade eben gucken, welche Punkte ich denn noch setzen kann. 1, 6 und 7. Ich tippe mit 6 Punkten. Okay. Dann hätten wir zwei Zusatztipps. Und zwar, was wird der Opener? Und was wird der Main Event? Was wird wohl der Opener sein? Soll ich sagen? Money in the Bank. Hätte ich jetzt auch gesagt. Das glaube ich auch. Bin ich ziemlich von überzeugt. Ich glaube, so im letzten Jahr war es nicht auch so. Ja. Ja, das wird, denke ich, auch wieder so sein. Darauf setze ich 7 Punkte. Thomas, wie viele Punkte setzt du? 7 Punkte hast du schon mal oben vergeben, oder? Nee, 6 hast du da vergeben. Okay. Und dann tippen wir noch den Main Event des Abends. Also ich würde mir wünschen, dass das Shawn Michaels gegen Undertaker wird. Ich kann mir, wenn das ein Titelmatch wird, bin ich mir sicher, dass das nicht Edge gegen Jericho wird, sondern dass es Cena gegen Batista wird. Ich bin mir nicht sicher, ob WWE gelernt hat, weil im letzten Jahr haben sie ja dann gesagt, das Titelmatch ist immer das Wichtigste. Das war ja so ähnlich bei, war es nicht sogar bei WrestleMania 19 auch so? Stimmt Ich gar weiß nicht, das war gar nicht gar mehr so nicht. genau. Da war, glaube ich, gar nicht. Nee, bei irgendeinem anderen, das war, glaube ich, 17, da war irgendwie Hulk Hogan gegen The Rock, das ist sozusagen ein Match, wo der meiste Lärm im Publikum war. Aber das Titelmatch war dann eigentlich Triple H gegen Chris Jericho. Und das Titelmatch ist dann sozusagen das letzte Match gewesen. Und WWE hat ja immer irgendwie so den Ansatz, naja, das Titelmatch muss immer als letztes gehen. Deshalb wäre es eigentlich, also nach WWE-Logik wäre es Cena Batista. Ich persönlich würde mich auf Shawn gegen Undertaker, würde mich darüber freuen. Jetzt überlege ich gerade mal, was ich denn tippe. Ob sich WWE das traut. Ich tippe einfach mal, ich mache mal Risikotipp und tippe mal auf Shawn gegen Undertaker. Wie viele Punkte? Ja, was da noch übrig ist. Ich glaube, 4 waren das, was noch übrig ist, ne? Ja. Okay, ich tippe auf Batista gegen Cena und setze meine noch verbliebenen 1 Punkt. Damit hätten wir das getippt. Ja, damit sind wir bei WrestleMania durch. 4 Stunden wird das gehen, ne? Ja, und ich muss sagen, ich freue mich extremst drauf. So stark habe ich mich noch nie gefreut. Ich bin auch schon den ganzen Tag hier. Oh, heute Nacht zu WrestleMania. Ich werde es am Morgen in der Wiederholung gucken. Ich hoffe, ich kriege das dann möglichst früh zu gucken. Ja, ich habe ja das Problem, dass ich am Montag bei der Arbeit auf jeden Fall einen Termin bis 16 Uhr habe und vielleicht dann erst um 17 Uhr oder so aus dem Büro rauskomme. Und das größere Problem ist dann noch, am Dienstag fahre ich morgens irgendwie um 7 dienstlich weg in die Gegend da von Frankfurt und bin dann erst am Donnerstag wieder hier. Und da Oh, das WrestleMania wird ja schlimm. 4 Stunden geht, könnte das sogar bedeuten, das dann montagsabends nicht mehr schaffe, weil ich sonst zu spät ins Bett komme und den Zug verpasse, könnte das sogar bedeuten, dass ich erst am Donnerstagabend, und Freitag ist ja dann frei, Donnerstagabend, Freitag dazu komme, WrestleMania ganz zu gucken. Das würde ich gar nicht aushalten. Also ich werde mir heute Nacht extra noch einen Zettel auf den iPod kleben, um dass ich da nicht ins Internet darf, um das auch wirklich ungespoilert zu gucken. Dann kann ich dich ja in der Zeit schön voll spoilern per E-Mail. Ja, wenn du das machst, dann Nee, sitze ich das mache ich natürlich nicht. Das bei mache ich selber auch. Spam-Liste und dann kommen keine Mails von dir mehr durch. Nee, das mache ich natürlich selber auch gar nicht. Nee, ich werde auch darauf achten, dass ich ungespoilert gucke und vorher auch nicht irgendwo ins Internet gehe. Ah, da hast du mir aber gerade eine Mail geschickt. Ja, das ist richtig, das hätte ich dir jetzt auch als nächstes gesagt. Das sind unsere Tipps. Ja, das ist ja schön, dann kann ich das gleich hier lassen und dann werde ich Donnerstag, Freitag spätestens. Ich schicke dir dann eine Mail, wenn ich es geguckt habe, damit du dann weißt, wann du mir was dazu sagen kannst. Und ich bin da auch sehr gespannt. Also die UFC heute, die hatte ja sehr hohe Erwartungen. Die hat meine Erwartungen nicht ganz erfüllt. Die WrestleMania hat sehr hohe Erwartungen und da müsste jetzt eigentlich nach dem Wahrscheinlichkeitsprinzip, die Erwartungen müssen dann eigentlich erfüllt werden. Ja, das denke ich auch mal. Ich bin auch wirklich extrem gespannt. Ich sag's nochmal. Ich kann es gar nicht mehr erwarten. Ich hoffe, morgen früh. Du musst nochmal was sagen. Glaubst du, dass es Überraschungsauftritte gibt? Denn ich habe vorhin nochmal in einen Podcast von Brian Alvarez reingehört. Die sind ja alle schon da in Phoenix, Arizona. Da ist ja quasi die ganze Woche WrestleMania-Woche. Die waren jetzt schon bei Ring of Honor Veranstaltung, denn Ring of Honor macht da ja während WrestleMania dann auch Wrestling-Shows, weil ja viele Wrestling-Fans in der Stadt sind, und bei einer Dragon Gate USA-Show und waren noch von allen Shows bisher relativ angetan. Und die haben unter anderem auch berichtet, dass das Hotel, in dem die WWE das ganze Personal untergebracht hat, dieses Jahr noch stärker abgeschottet ist von allem anderen als das sowieso immer schon jedes Jahr der Fall ist. Und da ja, vielleicht gibt es da dann eine große Überraschung. Unter anderem von Brian Alvarez die Spekulation, ob die vielleicht noch irgendwie einen ganz besonderen Special Guest haben, den sie da irgendwie verstecken und dass sie das deshalb so absperren. Ja, die Frage, in welche Richtung geht das dann? Haben die da auch Namen geäußert? Nee, da haben sie nicht. Die haben einfach nur gesagt, es ist sowieso normal bei WrestleMania, dass es alles stark abgetrennt ist und die Wrestler durften selber auch nicht zu Ring of Honor Show gehen und so. Und die haben dann nur gesagt, na, vielleicht haben sie noch irgendwas Besonderes, aber haben keine Namen genannt. Ja, ich hoffe mal. Ich würde mich da sehr drüber freuen. Ich bin so schon voll gespannt und ich will auch wirklich mal WrestleMania endlich mal, ich habe es letztes Jahr nicht geschafft, ungespoilert gucken. Ich habe ja letztes Jahr, leider wusste ich ja schon, dass Undertaker gewinnt und da war die Spannung nicht ganz so groß. Aber dieses Jahr werde ich wirklich darauf achten, dass ich ungespoilert gucke. Na, mal gucken. Ja, ich schaffte, also ich werde mir überall Zellen kleben, nicht ins Internet, tralala. Also ich schaffe das meistens. Das, was mir am schwersten fällt, ist, ich habe ja so eine Routine, dass ich dann im Prinzip täglich meine Podcasts höre. Und das wird mir dann schwerfallen, dann 3-4 Tage keine Podcasts zu hören. Du kannst ja unser Dropkick Drama dann nochmal hören und dann machst du dich nochmal voll gespannt auf WrestleMania. Ja, der hat ja bestimmt, bis du das online gestellt hast, ist WrestleMania bestimmt schon wieder 2 Wochen vorbei. Nein, das werde ich natürlich gleich sofort machen. Ja, das hast du dann. Ja, ansonsten werde ich heute Abend noch ein bisschen Musik hören. Gucken, ne? Was? Gleich sofort wirst du bestimmt erst nochmal Hall of Fame gucken. Nee, gleich sofort werde ich erstmal gucken, dass ich die Sendung hochlade. Währenddessen kann ich vielleicht mal gucken, ob es bei YouTube schon Szenen von der Hall of Fame gibt. Dann werde ich noch ein bisschen Musik hören, nochmal ein sehr gutes Buch hören. Die Kampagne ist wirklich ein verdammt gutes Buch. Das wirst du hören, ich dachte, du liest das. Ja, das werde ich natürlich lesen. Circa 150 Seiten habe ich noch, dann ist durch und es ist wirklich sehr, sehr gut. Ja, ich bin im Moment gar nicht am Krimi oder so lesen, weil ich habe jetzt noch ein Fachbuch, um mehrere Artikel zu lesen. Und dann habe ich mir am Wochenende, das war gar nicht am Wochenende, das war noch in der Woche, als ich bei dem Comicladen war und diesen WWE-Comic da bestellt habe, da hatten sie jetzt endlich auch den Band 1 von Kick-Ass, wo dieser Kinofilm von gemacht worden ist, wo Mika den Song zugeschrieben hat. Und den habe ich mir geholt und da habe ich jetzt die Hälfte gelesen und den finde ich super. Also natürlich klasse. Ja, ich bin mal sehr gespannt auf die WWE-Comics, muss ich sagen. Ich glaube nicht, dass die gut werden. Diese Comics sind meistens, die nach irgendwelchen Vorlagen sind, die sind meistens nicht so toll. Also auch die Buffy-Comics, obwohl die Serie super ist, die reißen mich auch nicht vom Hocker. Also ich habe da keine so hohen Erwartungen dran. Ja, aber mal sehen. Ich ja dann sehen, wenn sie kommen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt auch bald Schluss. Ich freue mich weiterhin sehr auf WrestleMania. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Thomas, du freust dich bestimmt auch. Das Fiese ist, dass du es dann wahrscheinlich erst am Donnerstag sehen kannst. Soll ich dir meine Bewertungen direkt nach dem Gucken zuschicken? Nee, Bewertungen will ich nicht haben. Okay. Weiß ich ja, welche Matches gut sind. Erst wenn ich dir geschrieben habe, dass ich jetzt geguckt habe, dann kannst du mir irgendwas dazu schreiben, sonst will ich davon nichts hören. Okay. Ich will auch nichts von der Raw danach hören und sonstiges. Mal gucken, was mit der Raw danach dann ist. Ja, dann, ich freue mich echt weiter in riesig. Wo wir gerade bei Raw sind, am Montag ist ja auch immer Impact. Hast du die letzte Impact, den Anfang gesehen? Ich habe seit Wochen keinen Impact mehr geguckt und ich habe auch nicht vor, es zu tun. Auch nicht, wenn da jetzt irgendwas ganz Großartiges ist. Das war so ähnlich wie beim Pay-Per-View. Das Impact fing an mit einer Szene, da glaubt man gar nicht, dass das wirklich stattgefunden hat. Das war unglaublich. Impact fing nämlich so an, dass da irgendwie jemand in der Mitte saß. Da saß, also irgendjemanden hat man eingeblendet mit einer akustischen Gitarre. Der saß auf so einem Barstuhl und wurde so angeleuchtet und hat dann 2 Minuten lang so ein klassisches Musikstück, also so richtig gut, musikalisch richtig toll, gespielt. 2 Minuten lang und dann so die ersten 20 Sekunden wusste man gar nicht, wer ist das denn jetzt? Und dann hat man festgestellt, ach, das ist ja Eric Bischoff. Und dann haben sie Eric Bischoff da hingesetzt und dann hat man irgendwann auch nach 1,5 Minuten gesehen, ach, der sitzt ja mitten im Ring. Den haben sie nur am Anfang so ausgeleuchtet, als hätte auch irgendwie eine Konzertbühne oder was sein können. Und dann saß er da 2 Minuten im Ring und hat super Gitarre gespielt. Gut, das war natürlich... Der bringt, glaube ich, irgendein Album oder so raus. Das war alles gestellt, weil dann haben sie immer, wenn sie die Finger, wo er die ganzen Bewegungen gemacht hat, eingeblendet haben, hat man das Gesicht nicht gesehen. Aber ich denke mal, das hat er nicht selber gemacht. Und das war nur, um einen Engel aufzusetzen, um dann Jericho reinzuholen und Jericho zu sagen, und so gut wie ich kannst du keine Gitarre spielen. Also das war schon wieder sensationell albern. TNA gefällt mir im Moment richtig gut. Die reiten sich sowas von ins Verderben. Und Dave Meltzer hat ja neulich auch gesagt, er macht sich um die Freunde und Bekannte, die er hat und die bei TNA arbeiten, ziemlich Sorgen, weil die jetzt mittlerweile auch ziemlich finanzielle Probleme bekommen. Weil die müssen natürlich Hulk Hogan und Ric Flair und RVD und Jeff Hardy bezahlen und die sind ja auch nicht jetzt gerade die günstigen. Ja, bei Jeff Hardy gibt es ja jetzt die Gerüchte, dass der wohl bald wieder bei WWE unter Umständen sein könnte. Das wünscht sich Matt Hardy. Das hat Matt Hardy in irgendeinem Webartikel geschrieben. Aber ob das stimmt, ist noch eine andere Frage. Erstmal muss man mal abwarten, ob er überhaupt noch lange im Fernsehen zu sehen ist oder ob bei seinem Gerichtsprozess rauskommt, dass er eventuell sogar ins Gefängnis muss. Das ist ja auch noch nicht klar. Das ist ja alles ein bisschen sehr gewagt, was das TNA ihn jetzt da so in den Mittelpunkt stellt. Ja, ansonsten kann ich noch verlauten zum Ticketverkauf von WrestleMania, dass ich vor 2 Tagen gelesen habe, es gäbe noch 15.000 Tickets. Das, wenn das wirklich so ist, dann ist das ziemlich viel. Mhm. Ja, ich habe auch neulich gelesen, dass man Bret Hart jetzt auch irgendwie in Berlin mit reingenommen hat, als Special Referee, weil auch noch wohl sehr viele sehr negativ über die Leute, die kommen, geäußert haben. Also ich nehme an, dass Undertaker, Shawn Michaels und so weiter, die ja alle ganz am Anfang dann, Shawn Michaels kann ja nicht, aber Undertaker und ich weiß nicht, wer sonst auch dann am Anfang beworben wurde. In Deutschland gucken ja aber viele auf den Undertaker, der war ja auf den ersten Plakaten auch auf der direkt groß abgebildet, dass viele gesagt haben, das kann ja nicht sein, da kaufe ich die Karten, da ist Undertaker auf dem Plakat. Und 2 Monate, nachdem ich die Karten gekauft habe, tauscht ihr die Plakate aus, setzt Edge draus und Undertaker kommt nicht. Das geht ja wohl nicht. Ja. Also kommt Bret Hart jetzt wahrhaftig wirklich zu allen 3 Terminen. Bret Hart nach Hannover jetzt auch noch nach Berlin mitgenommen. Okay. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass das keine besonders gut ausverkaufte Geschichte wird. Die sind jetzt mittlerweile mit 2-mal im Jahr, ist das fast schon zu häufig dann. Die müssen wahrscheinlich wieder runtergehen auf 1-mal im Jahr. Tja. So ist das. Und, ja, Mensch, gut, dass du das hast. Ich muss ja auch noch auf Eventim gucken. Ich glaube, am 10. April. April ist in Hannover wieder EWP. Mensch, da muss ich auch noch Karten für besorgen. Ja, mach das mal. Ich würde sagen, wir begeben uns jetzt zum Ende. Ich werde gleich zusehen, dass die Sendung hochgestellt wird und noch ein bisschen lesen. Ich glaube, heute Abend kommt noch nichts Großartiges. Guckst du dir die Hall of Fame nicht an? Ich glaube, heute Abend nicht mehr, nein. Ein bisschen als Einstieg in WrestleMania für morgen? Ich glaube, ich lese lieber noch und höre ein bisschen Musik. Ja, da scheinst du dich ja noch nicht so sehr auf WrestleMania zu freuen. Doch, aber ich finde das etwas störend, dass ich nur die erste Stunde von Hall of Fame nicht sehen kann. Also, naja. Ich glaube, ich werde das lieber erstmal lassen, morgen WrestleMania möglichst früh gucken und die Hall of Fame dann danach vielleicht noch. Das glaube ich nicht. Ja, und dann beschließen wir diese Sendung. Und damit beschließe ich diese Sendung. Das war unser großes WrestleMania-Tippspiel. Mal sehen, wie das ausgeht. Also wir haben diesmal wirklich sehr unterschiedlich getippt, auch mit den Punkten, die wir vergeben haben. Also da ist echt alles drin. Ich bin sehr gespannt, ob wir am Ende große Pluspunkte haben oder ein großes Minus. Pass auf, ich gehe jetzt mal auf die Saalplanbuchung für WWE in Hannover. Ja. Und da wollen wir doch mal gucken. Wollen wir da mal gucken? Das dauert eine Weile. Ja, mach mal hin hier. Java. Ja, da gucken wir doch mal. Wie viel an den vorderen Plätzen am Ring, wie viel da noch verfügbar sind. Also an den ganz vorderen wahrscheinlich immer nur noch so ganz kleine Plätze. Normalerweise sind die immer als erstes weg. Ja. So, jetzt sehe ich einen weißen Bildschirm und jetzt steht da fertig. Und jetzt müsste irgendwann aber auch mal der Saalplan kommen. Da passiert was. Sag mal, wie kommst denn du eigentlich mit Windows 7 zurecht? Ich habe das ja jetzt seit gestern aufgesetzt hier. Und am Anfang war es ein bisschen schwierig. Und jetzt muss ich sagen, es gefällt mir ganz gut. Es ist relativ ähnlich, wie das ist da bei euch. Also es ist ja kein jetzt so riesen Unterschied. Es sieht nur alles ein bisschen schöner halt aus. Ja, das stimmt. Also mir gefällt es sehr gut. So, ist die Saalplanbuchung fertig? Ja, so am Ring. Oh, da gibt es noch. Also in der, ich sage mal, das ist so 10. Reihe oder so. Das ist Reihe 16, das ist Reihe 12 und das hier ist Reihe 7. Also selbst in Ringnähe gibt es noch einige Plätze, ganz vorne natürlich nicht. So, jetzt gucke ich mal auf den ersten Rang. Warte mal, einen Moment starten. Ah, da gibt es noch einige Plätze, also gibt schon noch einige. Also man kann auch rübergehen, freie Plätze. Plätze in Block U48, 50 plus, überall noch über 50 Plätze. Heidewitzka. Jetzt können wir mal da ganz oben, wo ich sitze. Oh, hier gibt es nur noch einen. Also die billigen Plätze scheinen relativ gut weggegangen zu sein. Ja gut, also bei dem Preis auch kein Wunder, ne? Ne, hier gibt es noch 33. Ist auch noch einiges zu haben. Also, ei. Also es gibt so ein paar Blöcke, wo dann nur noch ein Platz ist von den billigen, die so an den Seiten sind, die noch am ersten, sonst ist auch im zweiten Rang alles noch über 50 Plätze. Jetzt kriege ich mal eins an, hier M3. Ja, noch keine 50 Plätze, Kollege. Tja, das wird wohl nicht ganz voll dann. Es wird absolut nicht voll. Es sei denn, es passiert jetzt noch ganz kurzfristig was, aber das ist ja schon in 2 Wochen, da muss man sich mal dranhängen. Naja, mir soll es egal sein. Ich sitze eh ganz oben. Also so richtig großartig wird das dann eh nicht, aber ich freue mich trotzdem drauf. Ja, und damit beschließen wir jetzt wirklich die Sendung. Das war unser großes WrestleMania-Tippspiel. Ich werde das jetzt nicht nochmal wiederholen, was ich vorhin gesagt habe. Ich freue mich weiterhin riesig drauf, werde zusehen. Freust du dich eigentlich auf WrestleMania? Ja, natürlich. Freust du dich denn auch auf WrestleMania? Guckst du denn heute auch noch die Hall of Fame? Und damit sage ich Tschüss. Thomas sagt auch Tschüss.